In der Zeit, als die Richter regierten, entstand eine Hungersnot im Lande. Da machte sich ein Mann aus Bethlehem in Juda samt seinem Weibe und seinen beiden Söhnen auf den Weg, um in das Gebiet Moabs auszuwandern. Der Mann hieß Elimelech, sein Weib hieß Nemi und seine beiden Söhne hießen Machlon und Kiljon, Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Sie gelangten in das Gebiet Moabs und weilten dort. Da starb Nemis Mann Elimelech, und sie blieb mit ihren zwei Söhnen zurück. Die nahmen sich moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere hieß Ruth. Und sie weilten dort ungefähr 10 Jahre. Hierauf starben auch diese beiden, Machlon und Kiljon, so dass die Frau von ihren beiden Kindern und ihrem Manne verlassen zurückblieb. Da machte sie sich mit ihren Schwiegertöchtern auf den Rückweg aus dem Gebiete Moabs, weil sie im Gebiete Moabs gehört hatte, dass Jahwe sein Volk heimgesucht und ihnen Brot gegeben habe. So verließ sie in Begleitung ihrer beiden Schwiegertöchter den Ort, wo sie geweilt hatte. Als sie aber ihres Weges gingen, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach Nemi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt um, eine jede zu ihrer Mutter Haus. Jahwe möge euch Liebe erweisen, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Gewährt es euch Jahwe, so wird sicher jede von euch eine Heimat finden im Haus ihres Mannes. Sodann küsste sie sie. Aber sie begannen laut zu weinen und sprachen zu ihr, wir wollen ja mit dir zu deinem Volke zurückkehren. Nemi erwiderte, kehrt um, meine Töchter. Was wollt ihr mit mir gehen? Berge ich etwa noch Söhne in meinem Schoße, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht. Denn ich bin zu alt, um noch eines Mannes Weib zu werden. Gesetzt aber, dass ich dächte, ich habe noch Aussicht. Und noch diese Nacht eines Mannes würde und auch wirklich Söhne gebären sollte, solltet ihr darum warten, bis sie erwachsen wären. Solltet ihr euch darum einschließen und nicht eines Mannes werden? Nein, meine Töchter. Denn ich bin sehr bekümmert um euch, denn über mich ist die Hand Jahwes ergangen. Da begannen sie abermals laut zu weinen, dann küsste Orpa ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an sie. Da sprach sie, nachdem nun deine Schwägerin umgekehrt ist zu ihrem Volk und ihrem Gott, so kehre um und folge deiner Schwägerin. Ruth aber erwiderte, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und umkehren und dir nicht folgen soll. Denn wo du hingehst, da gehe ich hin, und wo du bleibst, da bleibe ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott, wo du stirbst, sterbe ich und da will ich begraben sein, Jahwe tue mir an, was er will, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass jene fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, redete sie ihr nicht weiter zu. So gingen denn die beiden weiter, bis sie nach Bethlehem gelangten. Als sie aber nach Bethlehem hineingingen, geriet die ganze Stadt ihretwegen in Aufruhr und die Weiber riefen, ist das Nemi? Sie antwortete ihnen, nennt mich nicht Nemi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat viel Bitteres über mich verhängt. Voll zog ich aus und leer hat mich Jahwe wieder heimgebracht, was nennt ihr mich Nemi, da doch Jahwe mich gedemütigt und der Allmächtige mir Leid zugefügt hat? So kehrte Nemi und mit ihr ihre Schwiegertochter, die Moabiterin Ruth, die aus dem Gebiete Moabs zurückkam, heim, und zwar gelangten sie beim Beginn der Gerstenernte nach Bethlehem.